Schon vor dem Eintreffen der Banker und Anwälte gibt es vor allem einen Hoffnungsträger, dem Public Investment Fund, PIF aus Saudi-Arabien. Man kennt sich von früheren Gelegenheiten. Die Saudis sind Teilhaber bei der Kaufhauskette Selfridges. Und Benko zeigt gern ein Selfie mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vor. Die Emissäre des Staatsfonds überlegen sogar, über 1 Milliarde Euro einzuzahlen. Mehrere Gespräche finden dazu statt in Wien, erst ohne, dann mit den Rothschild- und White- und Case-Leuten. Wie hemdsärmlich es dabei zuging, erinnert ein Teilnehmer eines Gesprächs. Benko ruft einen saudischen Vermögensverwalter an, einen Verwandten des Prinzen, und bittet um Hilfe, mindestens 1 Milliarde. Der Fondsverantwortliche sagt, habt ihr gute Projekte? Benko bejaht und nennt ein paar. Der Saudi scheint überzeugt und sagt, er wolle noch den Prinzen fragen und sich wahrscheinlich morgen wieder melden. Auch die Hedgefonds Elliott und Attestor sind interessiert. Elliott, gegründet von Paul Singer, hat einen Ruf als knallharter, für die Eigentümer oft sehr unangenehmer Investor. Die Amerikaner steigen regelmäßig bei Unternehmen ein, die kurz vor der Pleite stehen oder auch erst danach. Wer Hedgefonds wie Elliott anspricht, dem steht das Wasser meist schon am Hals. Und oft nehmen diese Fonds nur die Gelegenheit wahr, sich Unternehmen näher anzuschauen, für den Fall einer Pleite. Denn dann haben sie einen Informationsvorsprung vor Konkurrenten. Attestor sollte später nach der Pleite dann auch einen hochverzinsten und gut besicherten Massekredit an die Signa ausreichen. Neben Elliott und dem englischen Attestor-Fonds sind im Spätjahr 2023 weitere Hedgefonds im Gespräch mit Rothschild. Zinssätze zwischen 15% und 20% aufs Jahr würde die Signa in Kauf nehmen, doch trotz der hohen offerierten Zinssätze verabschieden sich nach und nach sämtliche potenzielle Nothelfer der Signa. Ein Insider, der die Gespräche mitgeführt hat, sagt, alle Interessenten seien an den gleichen Hürden hängen geblieben. Erstens, die Immobilienbewertung in den Büchern sei zu hoch gewesen. Alle potenziellen Investoren hätten gewusst, dass sie diese Werte nicht hätten erzielen können. Man wusste nicht mal, wo der Wert lag. Zweitens, man habe wegen der extremen Komplexität der Signa nicht garantieren können, dass die Kredite wirklich vorrangig gestellt worden wären. Denn unterhalb des potenziellen Kreditnehmers, der Prime Selection, gab es noch hunderte Einzel- und Zwischengesellschaften, die eventuell noch vor den Hedgefonds bedient worden wären. Der Finanzchef der Signa, Manuel Pirold, sollte diese Einschätzung im Juni 2024 weitgehend bestätigen. Es ist richtig, dass der eine oder andere mögliche Investor an der rechtlichen Komplexität gescheitert ist, obwohl er vielleicht Signa Immobilien spannend gefunden hätte, sagte Pirold in einem Interview mit dem Manager-Magazin. Die Struktur der Signa war natürlich darauf ausgerichtet, den bestmöglichen Ertrag im Normalbetrieb zu erzielen und nicht auf die schnellstmögliche Transparenz im Notfall. Die Grundlage des Erfolgs der Signa, die steilen Aufwertungen der Immobilien und die kaum durchschaubaren Strukturen führten also am Ende zu ihrem Scheitern. Als es darauf ankam, war der Kaiser nackt und jeder konnte es sehen. Zwischen Oktober und Dezember entglitt René Benko die Macht über seine Schöpfung, auch wenn er das nicht wahrhaben will. Sein Management wird sprunghaft, offensichtlich unberechenbar. So schließt er noch am 12. Oktober einen neuen Zweijahresvertrag ab mit seinem Retail-Chef Wolfram Keil. Nur 4 Tage später verweigert er völlig überraschend für seine Handelsleute eine fest zugesagte Zahlung von 150 Millionen Euro an den Online-Händler Signa Sports United und schickt diesen damit in die Pleite. Benko wird vom Immobilienkönig zum König der Bettler. Sehr deutlich führte ihm das der Prime-Gesellschafter Klaus-Michael Kühne Anfang November in seinem Hamburger Luxushotel Fontenay vor. Benko flog wie üblich mit seinem Privatflugzeug ein, begleitet von seinen Bodyguards und bezog die Luxussuite mit Blick auf die Außenalster und die weißen Villen der reichen Leute. Benko gab Geld aus, etwa 9.000 Euro die Nacht kostet die Suite, vor allem aber wollte er Geld einsammeln. Kühne interessierte sich als Hamburger eher für den Elbtower und die Möglichkeit, dort als weißer Ritter aufzutreten. Jeden Versuch Benkos, von ihm frisches Geld zu bekommen, blockte er im Frühstadium ab. Er wollte, wie er nach der Signa-Pleite Redakteuren des Manager-Magazins sagte, nicht schlechtem Geld Gutes hinterherwerfen. Mit dabei war neben Kühnes Statthalter bei der Signa, Karl Gernandt, auch ein gemeinsamer Bekannter Benkos, der Insolvenzexperte Arndt Geiwitz. Kühne hatte Geiwitz auf der Yacht vor Ibiza kennengelernt, als er mit Benko nochmals den Einstieg in die Signa besprochen hatte.